jetzt unseren guten Künstler Stanley Schmidt. Der euch Texte lesen wird. Ich habe vorher einen Film versprochen. Wir wissen noch nicht, ob der gezeigt werden kann, weil wir technische Probleme haben. Aber wir fangen erstmal an. Ja, vielen Dank. Ich sage noch ein paar Worte zu dem Film. Das ist natürlich schön, wenn der Film, der übrigens auch 5 Jahre alt ist, wie die eine Gruppe, die heute feiert, wenn der noch läuft. Ansonsten war ja geplant, diesen Film zu vertonen, live. Und das würde auch funktionieren ohne das Bild. Ist dann nicht mehr so lustig, aber funktioniert auch. Und deswegen würde ich mit einem anderen Text anfangen und warten, ob das noch gelöst werden kann, das Problem mit dem Bild, was vorhin noch funktioniert hat. Stanley Schmidt ist mein Name hier. Stanley Schmidt ist Mitglied der Massenorganisation oder einer Organisation für die Massen, Schröder und Berger. Das sind 2 Leute und sind Produzenten und veröffentlichen verschiedenste Produkte aus dem Kunstbetrieb, für den Kunstbetrieb, so auch Texte. Da gab es diesen Text hier, der heißt Systemlüftung 2. Der ist ursprünglich in einer kleinen Zeitung erschienen, die in Berlin gestartet hat. Und von daher haben wir uns da so einige Problemkieze angeschaut und haben auch tatsächliche Problemkieze gesucht. So auch einmal Berlin-Mitte. Und da würde ich jetzt anfangen mit Systemlüftung 2. Während einer unserer Spaziergänge durch die Problemkieze von Berlin-Mitte in Richtung Wedding trafen wir eines Tages auf einen Demonstrationszug, liefen dem durchwachsenen, ordentlich in Ketten sortierten schwarzen Block hinterher und fanden uns auf einmal in einem Polizeikessel wieder, den zu verlassen uns und auch allen anderen vorsätzlich, bewusst oder unbewusst anwesenden Menschen verboten war. Außer umzuschreien, unternahm der schwarze Block nichts von dem, was wir von ihm erwarteten. Wir ergötzten uns daher an den 3 Feuerwerkskörpern, die den Himmel in rotes Licht tauchten und bewunderten die Polizisten, die den Kessel bildeten und im Gegenzug mit Farbe besprenkelt wurden. Sie sahen mollig gepolstert aus und waren mit den neuesten Errungenschaften der Angriffs- und Verteidigungstechnik für den effektiven Nahkampf ausgestattet. Gegen solche als Michelin-Männchen verkleidete Hooligans wäre uns jeder Steinwurf eher als eine symbolische Handlung oder eine Performance vorgekommen. Vielleicht flog deshalb auch kein Stein aus der demonstrierenden Jugendkultur, die sich mit den letzten vom Aussterben bedrohten Hausbesetzern solidarisieren wollte und anscheinend über zu wenig Strategie, Kreativität und Waffen verfügte, um ihren radikalen hohen Rückgrat zu geben. Überhaupt schien uns neben der Hausbesetzerbewegung hier alles vom Aussterben bedroht. Berlin Shoppingmitte bot sich uns als eine Kulisse an, die um alles in der Welt probiert, Harmonie und Glückseligkeit zu kaufen und zu verkaufen. Und dabei gar nicht merkt, dass allein schon diese Kulisse aussieht wie die Haut eines 16-jährigen Pfirsichs. Hinter die Kulisse wollten wir in diesem Fall gar nicht schauen. Während unserer Verwunderung darüber, wie man einen Stadtteil dermaßen dem allgemeinen Aussterben überlassen kann, kam mir ein bezeichnender Katalogeintrag des Club Mediterranee in den Kopf, den ich irgendwann einmal als wichtiges Dokument einer sonderbaren Epoche für unsere Kindeskinder archiviert habe. Der Club ist der Club, in dem man bestimmt sein Kränzchen von Gleichgesinnten findet. Auf dem Trimtrap, auf dem Selbstbestimmungstrip, auf dem Barhocker, im Lotussitz, an der Töpferscheibe, am Schießstand, beim Tauchen, beim Tanzen, beim Tennis, beim Träumen. Traumhaft, wie breit gestreut die Interessen der Club-Individualisten sind. Traumhaft, mit welcher Toleranz man sich begegnet. So schlägt dann auch keiner die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man sich statt Schiffe versenken, lieber dem Spiel hingibt, sich in sich selbst zu versenken. Was dem einen Judo ist, dem anderen Yoga. Was dem einen heiße Diskussion ist, dem anderen stille Meditation. Der Club hat Platz für alle. Und einen Kranz von Dörfern an den schönsten Stellen der Welt. Ein Grund für sie, in diesem bunten Reigen mitzuwirken. Urlaub wie im Paradies, nur nicht so einsam. Da wir in einem Polizeikessel standen, konnten wir noch nicht einmal etwas Wohlgezieher aus den angrenzenden Harmoniebedarfshandlungen erwerben, um der Langeweile und Kälte etwas einzuheizen. Doch dann kam die langersehnte Durchsage, dass die Gekesselten nun in kleinen Gruppen das Viertel, welches sie nicht haben wollte und das sie nicht haben wollten, verlassen sollten. Doch der Kessel blieb von innen nach außen geschlossen, wohingegen mehrere Kleingruppen von Polizisten der Einheit 21 und 23 den Kessel betraten und damit begannen wahllos die eingefertigten Menschen mit Schlägen und Tritten zu traktieren. Der Reihe nach fielen die Menschen um oder taumelten durch die Gegend. Blut oder Überströmte wurden auf den Boden gedrückt, bis der Befehl kam, sie in den Krankenwagen zu bringen. Die Menge schwabbelte durch die vielen Attacken Gandhi-mäßig hin und her, wobei immer mehr Freiräume entstanden. Schließlich war es ja eine Demonstration für autonome Freiräume. Ziel kurzfristig erreicht. Nachdem die Freiräume von gewaltig ständig von neuem attackierenden Polizisten gefüllt wurden, durfte die Menge unter Schubsen und Schlagen den Kessel in Form von Kleingruppen verlassen. Während wir an uniformierten Michelin-Männchen vorbeigetrieben wurden, dachte ich an den Ausspruch eines mittelgroßen Faschisten, Pinochet. Manchmal muss die Demokratie im Blut gebadet werden. Aber wer entscheidet eigentlich, wer wen wie doll badet? Die Demonstranten waren anders als ich ziemlich abgeklärt und meinten, dass es normal sei, dass die 21er und 23er Einheit die Leute blutig bufft und knufft. Das Ganze kam mir sonderbar vor. Ich fragte mich, wie wohl der halbgroße Faschist Stauffenberg auf solche Polizeieinheiten und deren Führer reagiert hätte. Interessanter fand ich aber die Frage, was passieren würde, wenn solche Einheiten auf Menschen mit mehr Wut und Würde losgelassen werden würden. Kann es dann nicht schnell passieren, dass man sich am Boden liegend mit Füßen treten lässt, dann eher doch diesen Herrn in die Beine schießt? Unser Anwalt, ohne den wir uns nicht in Problemstadtteile trauen, erzählte uns nach langem Schweigen eine interessante Geschichte. Einmal sollte die Einheit 21 einen neuen Führer bekommen, kurz nach dem 1. Mai. Zum 1. Mai allerdings wollte sich der neue Führer seine Untergebenen in Aktion anschauen. Diese hatten so viel Spaß in ihrer gelernten Arbeit, dass sie ihn gleich mitverkloppten. Kurz danach trat der neue Führer seinen Dienst mit seinen mehr oder weniger Untergebenen an. Da wurden wir unterbrochen von einem, der uns erzählt, es komme oft vor, dass diese Einheit zu den Leuten, die sie nicht mag, Judensau oder Drecksjude sage, während sie ihre gelernte Arbeit verrichtet. Er konnte uns daraufhin auch noch sagen, wann und wo das geschah und dass daraufhin nichts passierte und die 21 immer noch die 21 ist. Aus unserer Begeisterung für die Ehrlichkeit des europäischen Häftlings erwuchs nun eine klemmende Wut und wir beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ist etwas Wahres an der Geschichte des Demonstranten, dann reiht sie sich in die deutsche Geschichte ein. Und wir guten Menschen müssen irgendwelche Alliierten rufen, woraufhin die Deutschen wieder meckern werden, sie hätten ja von nichts gewusst, das alles wirklich nicht so gemeint und so weiter, bis dann mal wieder noch mehr Frauenkirchen, Vertriebenenzentren und Einheitsdenkmäler gebaut werden. Vielleicht sollten schon jetzt zwei bundesweite nachhaltige Denkmalwettbewerbe ausgeschrieben werden. Einer für eine dieses Mal von Zivilbevölkerung schon Raketen weggebombte Frauenkirche und der andere für das wie vom Erdboden verschwundene Mügeln. Gehen Sie doch mal wieder spazieren. Also wie ihr merkt, es geht um die Praxis hier ein bisschen in den Texten. So auch in dem nächsten Text. Ich glaube, das Bild funktioniert nicht, ne? Bisher nicht. Ja, dann machen wir das einfach als Hörspiel. Wobei entscheidende Passagen jetzt fehlen werden. Das, okay. Humor geht trotzdem ein bisschen. Also, der folgende Text heißt Der Peter. Und der ist jetzt bis jetzt als Film, als Buch und in vielen, also in diesen zwei Medien erschienen. Und ich wollte ihn heute hier letztmalig vortragen. Es gab ihn bis jetzt als Diashow mit Live-Lesung und als Film auch sogar im Fernsehen, auch in Lokalsendern und eben in kleinen Publikationen von so kleinen Literaturwettbewerbsbundesländern, die das nicht ganz mitgekriegt haben, wenn man da so Texte einreicht. Das aber gewürdigt haben. Also, der Peter. Dieser Text ist dem Wort Mondlicht gewidmet. Guten Tag. wurde das mal veröffentlicht. Als es noch Winter war, schaute ich mir eine Demonstration in Gera an. Ich hatte mein Fotoapparat bei mir und fotografierte eifrig umher. Dieses Foto hier sollte dann für diesen Tag mein letztes sein. Denn der darauf zu sehende Polizist mit der Videokamera mochte nicht gern fotografiert werden. Erst filmte er mich, wie alle dort Anwesenden auch, stieg dann von seinem Gefährt, nahm meine Personalien auf und verlangte meinen Film. Ich wollte ihm meinen Film aber nicht geben und erklärte ihm, dass ich Studentenkünstler sei und deswegen fotografieren müsse. Und zwar auch ihn, weil die Kunst laut Grundgesetz frei sei und ich die deutsche Verfassung liebe. Er war anscheinend kein Freund meiner Kunst und wollte mir meinen Film gewaltsam wegnehmen. Da sagt ein anderer Polizist, jetzt mach mal halblang, Peter. Da war Peter einen Moment abgelenkt, ließ ein wenig locker, sodass ich durch das Gefühl von Menschen auf- und davonlaufen konnte. Zu Hause angekommen, fragte ich mich, was der Peter wohl gegen meine Kunst und unser Grundgesetz haben könnte und beschloss, der Sache nachzugehen. Denn sollte er beides, meine Kunst und unser Grundgesetz, samt unserer geliebten Verfassung wirklich nicht mögen, so gehört er seines Amtes enthoben und zu ewiger 1-Euro-Arbeit in den verwucherten Gärten unserer Republik verdammt. Nach 2-wöchiger Recherche fand ich anhand seiner Uniform heraus, dass er zur Beweisfeststellungseinheit in Erfurt gehört und Achim Peter heißt, also Peter mit Nachnamen, und im Schulzenweg Nummer 18 in Erfurt wohnt. Um bei meiner weiteren Recherche nicht als Künstler aufzufallen, verkleidete ich mich als rechtsextremer Protestwähler. Von einem Bekannten lieh ich mir ein Auto, was durch seine aufwendige Bemalung von meinem Vorhaben ablenken sollte. So stellte ich mich dann mit dem Auto vor sein Eigenheim. Und tatsächlich verließ Achim Peter persönlich um 18.30 Uhr das Haus. Er ging in die nahegelegene Trinkhalle, kaufte 2 Hasselröder Pilzbiergetränke und ging wieder in sein Haus, aus welchem er bis 8.30 Uhr morgens nicht wieder herauskam. Am nächsten Tag betrag ich mich ab 17 Uhr in der Trinkhalle, wo ich dank meiner Verkleidung nicht auffiel. Auch als Achim Peter um 18.15 Uhr die Trinkhalle betrat, erkannte er mich nicht wieder, kaufte 2 Hasselröder und ging. Bei meinen neuen Trinkkumpanen erkundigte ich mich nach ihm. Sie sagten, dass der Peter ein ganz netter Polizist, 40 Jahre alt und kinderlos sei und fast jeden Abend komme er und kaufe 2 Hasselröder. Den Rest der Woche setzte ich mich in mein Auto und vor sein Haus und recherchierte weiter. In dieser Zeit ging er 2 morgens in die nahegelegene Konditorei Brötchen kaufen. Auch in der Konditorei kannte man ihn und redete auch nur gut von ihm. Ich erfuhr, dass er gerne Mohnkuchen isst, aber nicht mehr darf, weil er sonst zu dick wird. Als mir am Donnerstag langweilig war, weil der Peter das Haus, außer um zur Trinkhalle, zur Konditorei und zur Arbeit zu gehen, nicht verlassen hat, fing ich an meinem tragbaren Computer zu arbeiten. Mit einem Auge auf den Computer, dem anderen aufs Haus gerichtet, öffnete sich auf einmal ein Fenster. Es war ein Update für ein Computerprogramm. Irgendwoher hatte ich eine Internetverbindung, die dank meiner Airport-Karte zustande kam. Schnell rief ich einen Freund an, der sich mit solch plötzlich auftretenden Internetverbindungen auskennt, und bestellte ihn direkt zu mir. Er fand auch innerhalb von 2 Tagen heraus, wessen Internet das war, welches ich da benutzte. Es gehörte Achim Peter. Er fand dabei auch noch mehr heraus, nämlich dass der Peter eine E-Mail-Adresse bei web.de hat und nicht finanzwerte E-Mails bekommt. Und bei eBay 12 ausgestopfte Füchse und eine Schrankwand innerhalb der letzten 7 Monate ersteigert hat. Eines Abends surfte der Peter dann sehr gezielt auf die Seite eines Modellflugzeugfachhandels und bestellte online das Modellflugzeug Messerschmitt BF-109G10. Ich probierte herauszufinden, ob sich hinter dem Modellflugzeug Messerschmitt BF-109G10 vielleicht ein Codewort für etwas Verbotenes verbirgt. Aber auch nach ausgiebiger Recherche beim Modellbaufachhandel konnte ich keinen Handel mit verbotener oder nicht verfassungskonformer Ware feststellen. Während ich weg war, hatte mein Freund den Code zur Fernabfrage des Anrufbeantworters von Achim Peter herausbekommen. Ich war sehr erstaunt über die Lücken solch hochmoderner Technik, noch erstaunter aber über unsere Rechercheresultate. Es hatten innerhalb von einer Woche nur zwei Personen Nachrichten hinterlassen. Die eine war seine freundlich klingende Mutter, die die unbedeutende Anrufbeantworteransprache mit dem aus der Funkersprache kommenden Wort Ende beendete. Die andere Nachricht war eine Buchungsbestätigung von einer Pension in Bad Frankenhausen, wo Achim Peter dann auch drei Tage später hinfuhr. Zumal ich herausfand, wo sich die Pension befand, fuhr ich ihm sogleich hinterher. Er bewohnte dort das Zimmer Nummer 7. Ich konnte auch noch herausfinden, dass er zwei Wochen lang in Bad Frankenhausen bleiben wollte. Da wären jetzt eigentlich die Bilder schön. Also die Pension heißt Pension Krieg. Dann, ich empfehle Sie, dann beschloss ich, meine Recherche einzustellen, zumal ich Achim Peter keine Straftaten oder Ähnliches nachweisen konnte. Wahrscheinlich ist Achim Peter einfach nur ein ganz normaler Deutscher, der wohl einen schlechten Tag hatte, als er so böse zu mir war.